This happens to be what they might call or what they might term a remix. A refit, a rejiggle. So who's that? I see many lights before me. Many lights. Dark shadows, nice uncles, and a rooty toot maneuver. Swelling! A sizzle! More bass. Find your space on the beat. Yeah. Rhyme chemist, menace to that metaphor, this vibe whore. Totally sore from Jokey jamming. Now we planning, now we manning that mission. Now we dissing this man, oh, my span, but knocking you down. Come catch the sound, heavyweight now, taking you there. We meditate, wow, wait now. Walk to the light, that baptism, medicinal positioning. Pitch it, now we fishing in my ginseng and acid. See my dicks never flaccid. Sass machine, leaner than lean. Squirt till it hurts. Splurt my Bambino, my Brian or my Eno. Oops, my daisy, cause see your face never faze me. Nuff I dare my oxy. Sunny, is he crazy? Yes, y'all, chicks in the bathroom. They hippie high heels with the lippy. Now we sick to the back. Experiment heute mit DJ Danik und Martel von Krasscore. Hallo erstmal. Hallo. Tag. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. We're locked down. Danik, an dich erstmal eine Frage, wir kennen sie ja schon ewig. Was geht so bei dir in nächster Zeit? Bin ich gleich überrascht, so ein bisschen wegen der Frage. Also gehen tut eigentlich einiges. Zurzeit auflegen, mal hier und da. Also es ist alles irgendwie in Ostdeutschland, sage ich mal. Oder in den neuen Bundesländern, wie man das heute sagt. Und da lege ich eher so Görlitz, Zittau, Dresden hauptsächlich auf. Halt so, ne? Und sonst mache ich halt bei Jungs mit, bei Mr. Rent oder überhaupt bei Global Mutation, bei Cervix Fanatics und bei Dichter Soul und MC Lessig. Und da gibt es auch jetzt ein neues Album, wo es auch eine Record-Release am 27.11. gibt. Und ja. We'll be right back. zum Rap. Ja, steige ich doch hier ein und begrüße mal Martel von Krasscore. Werden bestimmt viele in Dresden kennen. Zumindest die Flyer und die ultimativen Funk-Partys aus der Scheune. Und fragen wir doch mal zu der Vergangenheit. Warum Funk? Warum Hip-Hop? Und wie er so aus heutiger Sicht die letzten Partys beschreiben würde. Ja, die Funk-Sachen kamen eigentlich dadurch, dass halt das einfach in Dresden noch nie gab, so. Weil bis dahin eigentlich mehr so Disco-Geschichten halt so schwer hier irgendwie Staying Alive und so war in der Scheune von so eine Reihe. Aber das ganze Abba-Kram und so kann ich mir halt gar nicht fahren. Bonnie M nur mit 2,5 im Turm irgendwie. Und deswegen, da ich halt schon länger so auf den Zaubertürm ein bisschen steil gehe, dachte ich mir, dass das eigentlich mal eine Aktion wäre, das mal irgendwie den Leuten hier ein bisschen näher zu bringen. Ja, und diese Hip-Hop-Geschichten, das ist halt ja, schon ewig halt. Also ich habe eigentlich noch nie groß irgendwie auf andere Mucke geflasht. So. Und da ist da halt auch irgendwie 2001, wo wir dann so ein bisschen kontinuierlicher mit Veranstaltungen angefangen haben, auch nie so richtig viel gab irgendwie, weil sich der Conny da von King Beats auch ein bisschen zurückgezogen hat aus dem Rap-Business. Ja, da war dann so ein bisschen eine Versorgungslücke und da musste das irgendwie geschlossen werden. Und ja, Rückblick, ja, wir haben jetzt vielleicht so um die 40 Veranstaltungen gemacht so und boah, also bis jetzt haben eigentlich die meisten schon ganz gut gefetzt. pretender. This sound is taking over. Surrender, somebody take over. I'm going to progress to some steps which are a bit more difficult. Oh, yeah. Every man do his thing, I do it. da heute Sonntag ist und auf bang.de ich gesehen habe, Quascore Party in der Scheune. Denke ich mal, das vielleicht noch heute. Bist du schon aufgeregt? Nee, ehrlich gesagt nicht mehr. Also das ist nur noch vor ganz großen Nummern, wo Millionen Dollar irgendwie im Raum stehen, die ich verlieren kann. Aber sonst bei Youngblood Brass Band ist es eigentlich relativ chill. Die waren ja schon zweimal da, die Brüder. Unglaubliche Combo, 9 Weißbrote, die extrem nach vorne gehen. Und ja, waren ja bis jetzt schon zweimal 600 Leute da, die auf Blasmusik durchgedreht sind. Und ich denke mal, dass es heute vielleicht nicht ganz so viele Leute kommen werden, aber die, die da sein werden. Ab um 9, übrigens bis 11, kostet auch bloß ein 5er. Die werden auf jeden Fall ihren Spaß haben. Super, dann alle da draußen, die zuhören, heute Abend noch Scheune. Who's on the mic? I'm a lyric attacker. Special MC that gets the crowd hype up. Beat 10 bassline, come and take a bus selector. To the rhythm of Echo. Who's on the mic? I'm a lyric attacker. Special MC that they come and they get ya. Beat 10 bassline, come and take a bus selector. A digga digga down, the down, down, the down. A bounce to the beat and a bounce all around. A digga digga down, the underground sound. Step on the time I walk in my manner. I come across a bad boy selector. What's your name? It's the Rough Rider. How about now we get your what? Once upon a time I walk in my manner. I come across a bad boy selector. What's your name? It's the Rough Rider. How about now we get your hyper sunshine in? We come together, roll at the track to get the crowd hyper. Bring out the joy and love in your area. This tune, rewind selector. I can't hear your rewind selector. Got to reload this tune of fire. Misery, have your cake and eat it. Take your place in history and pray we don't repeat it. Call it fate, call it back, call it off. Don't call me later. Lay your heads Danik, jetzt bist du hier dran. Wie lange bist du eigentlich schon im Geschäft und was ist eigentlich dein Favorite Style oder was ist eigentlich dein Part in den ganzen Acts oder bei den ganzen Acts, wo du mit dabei bist? Also angefangen habe ich so circa 96, 97 Nachbauten Und so richtig, also meine ersten ordentlichen Plattenspieler habe ich, glaube ich, 99 geholt, halt Technics. Und seitdem lege ich auch öfters auf. Also es gab Zeiten, wo ich regelmäßig jedes Wochenende 1 bis 2 Mal aufgelegt habe, aber hat ein bisschen abgenommen. Aber es liegt halt auch daran, dass ich jetzt nicht mehr die ultimativen Hip-Hop-Scheiben so hole und mich auch ein bisschen mal weiter orientiere in Richtung Big Beat Drum Bass oder überhaupt in irgendwelchen anderen Geschichten. Ja, und mitmachen tue ich, wie gesagt, bei Cervix Fanatics, bei Dichter Soul und MC Lessig und ja, das wären so die Kombos, wo ich halt auch als DJ mit dabei bin und halt öfters so die Rückendeckung der Jungs bin. Ja. Also ich weiß, dass du schon was rausgebracht hast, auf den Markt geschmissen hast, irgendeine Platte oder EP, was ist das eigentlich genau und wo kann man das erwerben oder wo kann man sich da informieren, Webseite etc. pp., kannst du da was dazu sagen? Also rausgebracht habe ich jetzt persönlich schon mehrere Mixtapes und Mix-CDs. Das geht von Drum Bass bis auch in die 80er. Also ich habe auch schon mal so eine Disco Fire hieß die CD schon rausgebracht. Und so bei Alben haben wir Mr. Rent, die Schritte, das Schritte-Album, Mr. Rent und DJ Danny. Und das gab es auch als Vinyl und gab es auch als CD. Stand noch eine Weile in den Läden mit drin, aber zurzeit gibt es halt nur noch auf unserer Homepage auf www.globalmutation.com. Und ja, da kann man auch die ganzen anderen Sachen halt noch erwerben. Was ist dein nächster Gig, wo man dich erleben kann in naheliegender Zeit? Das ist am 26.11. wäre das einmal die Architektentaufe. Da legen wir Hip-Hop und Funk auf mit DJ East zusammen. Und dann wäre es der 27. Record Release Party in der Ü-Lounge. Und da, ja, da erwartet euch einiges, muss ich mal so sagen. Nee, das wird auf jeden Fall richtig cool. Mit Liveband. Mit allen drum und dran, Spitzen nehmen. Poison is the devil. slide, you guys are white, tongue tied, you slip and slide. Shh, shh, tied, second side, breathe the light, but on the line. Slow down, ease your mind, time to find. Another ride. jazz to me is a state of life, being a state of existence. You can't learn it in colleges or universities. It's something that you live, experience. And being that I'm part of that scene now, and been a part of it for years, jazz music to me is a way of life. Ganz interessant klang, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Party ist, es gibt einen Film, liege ich da richtig, Status Yo, und du machst hier in Dresden eine Party dazu, und ich hoffe, du kannst ein bisschen was sagen zum Film, zu der Party, und ja, ich gebe ab. Ja, also Status Yo ist halt so ein neuer Film von ein paar Jungs aus Berlin, so ein bisschen, ja, der halt so die Szene, diese Hip-Hop-Geschichte halt ein bisschen authentischer beleuchten sollte, als jetzt vielleicht hier der Hip-Hop-Tatort, den es mal vor 2 Jahren gab. Und der zeigt eigentlich so, das ist normale Leben von den Leuten. Das ist natürlich strukturell ein bisschen cooler aufgearbeitet, dass es halt irgendwie ein Kinoformat ist. Der kommt am 4. November in die Kinos, ist am 3. schon Preview, läuft in Dresden im UCI. Ist, was ich so gehört habe, extrem cool. Der lief halt jetzt dieses Jahr bei der Berlinale und hat dort richtig gute Kritiken bekommen. Und wir machen da halt am 12. November im Whatever eine Premierenparty mehr oder weniger dazu. Also Premierenparty ist halt ein bisschen ein dämbarer Begriff, weil der ja schon eine Woche im Kino ist, aber die machen halt so eine Tour, wo halt Darsteller und Regisseur irgendwie on the road sind und die sind am 12. um 20 Uhr im UCI bei der Vorstellung und danach bei der Party und da legen halt die DJs aus dem Film auf, also DJ B-Side, der vielleicht manchen noch von früher von Mellowback ein Begriff ist und DJ Quest und da werden noch ein paar MCs mit da sein, also Piranha ist auf jeden Fall mit am Start, das wunderschöne blonde Mädchen aus Rostock und wer noch, warte, ich glaube, Janek, der früher Flecker Lounge, unser Ostblock, das Umfeld, die sind am Start und ja, wird, denke ich mal, eine feine Geschichte so. Und die Leute, die am 12. in der Kinovorstellung um 20 Uhr sind, die kommen dann sogar kostenlos rein, das ist unglaublich. doch mal auf Crosscore zu sprechen. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen und was soll er ausdrücken? Ja, das ist eine lustige Frage. Also das Ding war, ist eigentlich so entstanden, ich habe irgendwann Zivi gemacht in der Scheune und wollte ich halt so ein bisschen eine Abschiedsparty mehr oder weniger geben und daraus ist dann halt das erste Crosscore-Jam entstanden, was irgendwie 2001 war und da brauchten wir halt noch einen fetzigen Namen. Weil so Bumm, Hip-Hop-Jam irgendwie klang halt irgendwie zu banal. Und da wir halt auch graffiti-mäßig noch irgendwie ein bisschen unterwegs waren und halt öfter außerhalb gemalt haben, da ist dieser Begriff Crosscore irgendwie so ein bisschen aufgetaucht. War halt so ein bisschen, ja, unser Schlagwort so, bla, Dresden Crosscore-Mob-mäßig. Und ja, danach hat sich das dann so irgendwie etabliert, dass wir uns dann diese Veranstaltungsagentur erstmal so genannt haben. Und inzwischen gibt es ja auch ein Plattenlabel mit Sitz in Berlin, was eben so heißt, also Crosscore Records, wo halt so eben irgendwie Rap-Sachen rauskommen von Jungs, die wir gut finden oder die irgendwie aus unserem Umfeld sind. Managst du das alles selber oder wie bist du organisiert in der ganzen, wenn es da jetzt das Plattenlabel noch gibt, wie spielt das alles so zusammen und wer gehört eventuell noch mit dazu? Ja, also die Veranstaltung mache ich irgendwie größtenteils alleine in der Organisation und das Label macht halt mein Kollege Dave irgendwie in Berlin und ich mache da bloß ein bisschen Booking mit und ein bisschen Promo und so Sachen halt und ein bisschen Vertrieb mit in Dresden, aber so an sich halte ich mich eigentlich aus dieser Labelgeschichte relativ raus, weil ich schon mit den Veranstaltungen relativ gut zu tun habe und nebenbei auch noch ein bisschen studiere und so und da ist ja dann, da der Tag nur 24 Stunden hat, meistens dann auch schon relativ viel Zeit wieder weg. Thank you. Was kann man in Dresden in Zukunft aus der Richtung Rap und Hip-Hop erwarten? Also ich denke mal, also wenn du jetzt meinst, die musikalische Richtung jetzt in Hip-Hop geht auf jeden Fall in Richtung, wie man es heute so sagt, so blöde sagt, ist Black Music. Findet immer mehr Anspruch und finde ich ein bisschen schade, weil dadurch auch die Qualität der Musik ein bisschen verloren geht, finde ich. Und diese cooleren Hip-Hop-Partys, die jetzt ich mal positiv sagen muss, Martel, du veranstaltest, die finden halt immer weniger statt und auch das Interesse der Leute eigentlich auch immer weniger geworden ist. Und ja, finde ich halt schade. Ja, also rapmäßig passiert, denke ich mal, schon relativ viel hier. Also gerade hier Suffix Fanatics, Mr. Rand und Konsorten waren ja da so ein bisschen Vorreiter irgendwie, weil alles, was vorher so an Rap-Geschichten in Dresden stattgefunden hat, gut, Dynamike und so, der dienstälteste Rapper der Welt und alles cool. Mike ist auch spitze, aber musikalisch war das sicherlich jetzt nie unbedingt auf der Höhe der Zeit so. Und da haben die Jungs auf jeden Fall schon schwer eine Lanze gebrochen. Wir haben da jetzt auch versucht, noch ein bisschen nachzulegen mit Alexander und J9 Album Blockbuster. Und ich denke schon, dass es da vielleicht auch irgendwann noch ein paar andere Jungs gibt, die halt irgendwie auch produktionstechnisch und raptechnisch irgendwie da auf einem ansprechenden Niveau sind, dass man das eben auch mal außerhalb von Dresden vorzeigen kann, die vielleicht auch ihren Dialekt so weit im Griff haben, dass es eben auch bundesweit irgendwie Anspruch findet. I see that? I told you to watch out. Said you said you were watching and you weren't. Said you understand? Salam. Thank you. ihr könntet eure Mutti grüßen oder so. Also wir haben auch so eine Art Grußecke bei uns in der Sendung. Also ihr könnt echt mal ruhig ein paar Leute featuren, Webseiten bekannt geben oder wie gesagt, einfach mal Mutti, Bruder, Schwester oder sonst wen grüßen. Ja, oder packe ich das gleich mal alles zusammen. Ich grüße meine Familie. Und so, was ich noch nahelegen würde, wäre wirklich die Record Release Party am 27.11. in der Ü-Lounge zum Album Grenzenlos von Dichter Soul und MC Lessig. Und ja, ich grüße halt die ganze Krasko-Crew, die ganze Global Mutation Crew. Ja, ja, ich grüße auch so meine Jungs halt, ne? Die wissen schon, wer gemeint ist. Und auch meine Mama und meine Schwester, die mich jahrelang tapfer unterstützt haben. Und ja, ja, und alle Leute, die irgendwie Spaß haben und sehen, auch nur ansatzweise Respekt für unsere Arbeit übrig haben. Ob es dann im Endeffekt immer allen gefällt, ist die andere Frage. Aber irgendwie, dass sie wenigstens manche Leute erkennen, dass wir versuchen, einfach was zu bewegen irgendwie und nicht nur eben dumm quatschen und andere Sachen irgendwie schlecht machen. wer noch Fragen hat, schaut auf sanonurf.com, schreibt eine Mail oder schaut einfach auf die erwähnten Webseiten von den zwei Leuten, quascore.com oder globalmutation.com. Das war's von uns für diesen Sonntag. Hört weiter die Musik und wir hören uns in 2 Wochen wieder.